gern benutzt. Scheint dir all das nicht mehr nötig, dein Bett wird sowieso von mir gemacht. Schon lange nicht mehr da. Doch irgendwo unterm Schutt des Alltags ist es noch immer wie es war. Und manchmal seh ich in deine Augen und fühl, ich bin noch nicht allein. Doch wenn du willst, dass ich dir gehöre, möchte ich neu erobert sein.